Book 2 26 26 26 Die Alam In der Natur In der Natur Apakah kamu melihat menara di sana? Siehst du dort den Turm? Siehst du dort den Turm? Apakah kamu melihat gunung di sana? Siehst du dort den Berg? Siehst du dort den Berg? Apakah kamu melihat desa di sana? Siehst du dort das Dorf? Siehst du dort das Dorf? Apakah kamu melihat sungai di sana? Siehst du dort den Fluss? Siehst du dort den Fluss? Apakah kamu melihat jembatan di sana? Siehst du dort die Brücke? Siehst du dort die Brücke? Apakah kamu melihat danau di sana? Siehst du dort den See? Siehst du dort den See? Saya menyukai burung yang itu. Der Vogel da gefällt mir. Der Vogel da gefällt mir. Saya menyukai pohon yang itu. Der Baum da gefällt mir. Der Baum da gefällt mir. Saya menyukai batu yang itu. Der Stein hier gefällt mir. Der Stein hier gefällt mir. Saya menyukai taman yang itu. Der Park da gefällt mir. Der Park da gefällt mir. Saya menyukai kebun yang itu. Der Garten da gefällt mir. Der Garten da gefällt mir. Saya menyukai bunga yang itu. Die Blume hier gefällt mir. Die Blume hier gefällt mir. Saya rasa itu cantik. Ich finde das hübsch. Ich finde das hübsch. Saya rasa itu menarik. Ich finde das interessant. Ich finde das interessant. Saya rasa itu sangat bagus. Ich finde das wunderschön. Ich finde das wunderschön. Saya rasa itu buruk. Ich finde das hässlich. Ich finde das hässlich. Saya rasa itu membosankan. Ich finde das langweilig. Ich finde das langweilig. Saya rasa itu buruk sekali. Ich finde das furchtbar. Ich finde das furchtbar.